Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. In dieser Ausgabe von Sein und Streit lassen rhetorisch die Fäuste fliegen einerseits der Philosoph Richard David Precht, der sich in seinem neuen Buch Für ein Grundeinkommen stark macht. Wenn wir tatsächlich in eine Gesellschaft kommen, wo Leute keine Scheißarbeit mehr annehmen müssen, weil sie Angst haben, sonst nicht über die Runden zu kommen, dann ist das sozusagen, mein linkes Herz geht da dermaßen auf. Und auf der anderen Seite der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge, der das Grundeinkommen ganz im Gegenteil für einen Irrweg hält. Es gibt so viele Argumente. Ich fange mal damit an, dass so ein Grundeinkommen natürlich weder sozial noch gerecht ist. Welcher Standpunkt kann mehr überzeugen, wollten wir auf dem Kölner Philosophiefestival Phil Cologne wissen und haben die beiden Opponenten in den brechend vollen Hörfunksaal des WDR eingeladen. Zuerst wollte ich von Herrn Precht wissen, was wird die Digitalisierung eigentlich für die Arbeitswelt genau bedeuten? Ich glaube tatsächlich, dass wir in eine Zeit kommen, in der ein Teil jener Berufe, die man algorithmisieren kann, das sind ziemlich viele, tatsächlich algorithmisiert werden, und zwar überall dort, wo Menschen nicht dezidiert Wert darauf legen, mit Menschen zu tun zu haben. Das gilt zum Beispiel für Finanzbeamte, das gilt für... Ja gut, das Finanzamt gibt sich jetzt schon sehr viel Mühe, so zu wirken, als würden da keine Menschen beschäftigt, also insofern passt das. Das Gleiche gilt aber auch für Steuerberater, das Gleiche gilt für viele Leute, die bei Versicherungen arbeiten, für Menschen, die in Callcentern arbeiten, bei Menschen, die in Banken arbeiten. Und da können wir davon ausgehen, dass in welcher Zeit, kann ich nicht genau sagen, aber sagen wir mal in den nächsten 10, 20 Jahren enorm viele Menschen ihre Jobs tatsächlich verlieren werden. Herr Butterwegge, würden Sie da zustimmen? Bringt uns die Digitalisierung mehr Arbeitslosigkeit und mehr Armut deswegen auch? Also Karl Valentin hat gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und das würde ich hier auch gelten lassen. Ich kann nicht voraussagen, wie viel jetzt unter dem Strich entlassen werden, wie viele neu eingestellt werden für Berufe, Job sagt man heute meistens nur noch, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich bin nur jemand, der fragt, was ist das für ein Diskurs, der um die Digitalisierung geführt wird? Und da ist mein Eindruck, dass es ein Diskurs ist, der mich erinnert an den demografischen Wandel und an die Globalisierung. Und die bezeichne ich als die großen Erzählungen unserer Zeit, weil Neoliberale sie benutzen, um den Menschen Angst zu machen. Also Angst, dass man den Sozialstaat nicht mehr bezahlen kann, dass man in der Globalisierung, wenn man mit anderen Wirtschaftsstandorten konkurriert, sich den Sozialstaat nicht mehr leisten kann. Bei dem demografischen Wandel, die Alterung der Gesellschaft wird gesagt, führt dazu, dass man die Renten nicht mehr finanzieren kann. Also müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und jetzt wird uns erzählt, leider auch von Richard David Precht, von dem ich es jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass die Digitalisierung, er sagt sogar ein digitaler Tsunami und macht damit unheimlich Angst den Menschen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und ich finde, diese Panik, die da gemacht wird, veranlasst mich, weil ich immer frage, wem nützt das? Mich veranlasst das, das Ganze ein bisschen herunterzuziehen und zu relativieren. Und das würde ich jetzt tun, indem ich mal gucke auf andere technologische Umbrüche vergleichbarer Art. Und da sehe ich die Mechanisierung, die Elektrifizierung, die Motorisierung, die Computerisierung. Immer ist genau in derselben Art und Weise gesagt worden, jetzt verlieren alle ihre Arbeitsplätze. Nie ist das eingetreten. Und da frage ich mich natürlich, wenn jetzt die Digitalisierung kommt, die überhaupt nicht so grundlegend ist wie zum Beispiel die Elektrifizierung, weil kein Computer und kein Roboter läuft ohne Strom. Also war natürlich die Erfindung des elektrischen Stroms viel grundlegender als das, was jetzt mit der Digitalisierung zu erwarten ist. Und da denke ich unter dem Strich, es wird maßlos übertrieben. Und im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD taucht das Wort Digitalisierung 298 Mal auf, das Wort Armut 11 Mal und das Wort Reichtum überhaupt nicht. Und da denke ich, wir sind eine so reiche Gesellschaft, da wird also ein Hype gemacht, der unangemessen ist. Herr Butterwegge, da haben Sie jetzt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der uns zu der Frage führt, zu Ihrer These, die ganz wichtig ist, diese Art der Digitalisierung unterscheidet sich in einem ganz wichtigen Punkt von den vorangegangenen industriellen Revolutionen, und zwar in dem Punkt, dass sie keine neuen Produktionszweige eröffnet. Was bringt Sie zu dieser These und warum ist sie so wichtig? Was ich glaube, ist, dass nicht die Elektrifizierung, die, wo man ja normalerweise sagt, bei Industrie 4.0 die zweite industrielle Revolution, also die erste der Beginn der Industrieproduktion, die zweite der industriellen Serienproduktion durch Elektrifizierung, die dritte die mikroelektronische Revolution der 70er, 80er Jahre und jetzt die vierte. Und dieses Bild ist irreführend. Es ist irreführend, weil wir alle aus der Erfahrung der dritten industriellen Revolution, als der Spiegel damals ein Cover machte, 1978, Fortschritt macht arbeitslos, da war ein Roboter drauf, der hielt so einen richtigen Bauarbeiter so am Schlafittchen gefasst, ja, und da wurde die Drohung gemacht, der technische Fortschritt würde die Arbeit abschaffen. So, wir haben alle gesehen, ist nicht passiert, und mit dem gleichen Optimismus sagen wir, och, passiert auch jetzt nicht. Tatsächlich haben wir es aber nicht mit der vierten industriellen Revolution zu tun, sondern mit dem zweiten Maschinenzeitalter. Also das erste Maschinenzeitalter, das eben beginnt mit der Einführung von Spinnmaschine und Dampfmaschine. Und das zweite Maschinenzeitalter wird die Zeit sein, in der Maschinen selbstständig miteinander agieren und sehr, sehr viele Bereiche, wo wir gedacht haben, die sind exklusiv menschlicher Intelligenz vorbehalten, ersetzen werden. Und das ist ein absolut epochaler Umbruch, den ich für vergleichbar halte mit der Zeit Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mich interessiert das sehr, weil ich spüre, dass die Zeit, in der wir heute leben, genau dieselben Probleme hat wie der Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Anfang des 19. Jahrhunderts, französische Revolution war da gewesen, Gesellschaftsmodell verändert sich, das Bürgertum strebt an die Macht, die Philosophen entwerfen Blaupausen für die bürgerliche Gesellschaft und was passiert? Restauration. Ja, die restaurativen Idioten kommen an die Macht. Ja, 1789, französische Revolution, danach kommt das konservative Besitzbürgertum an die Macht. Ja, dann kommt ein durchgeknallter Typ namens Napoleon an die Macht. Als Napoleon wieder weg ist, beginnt die Restauration. Jetzt kommen die Bourbonenkönige wieder, die man vorher abgeschafft hatte. Erklärung der Menschenrechte, alles wird wieder zurückgedreht. Dann gibt es 1830 die Rebellion des Bürgertums wieder gegen den Adel. 1848 mit Hilfe des Proletariats die nächste Revolution. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis die Ideale der französischen Revolution, unterstützt durch eine völlig neue Ökonomie, das Maschinenzeitalter, sich schlussendlich in der Gesellschaft wiedergefunden haben. Und meine Befürchtung ist, dass das, was wir jetzt erleben, diese Second Machine Age, dazu führen wird, dass die bürgerliche Gesellschaft, die 1750 quasi oder 1756 mit James Watt Verbesserung der Dampfmaschine begann, dass die jetzt zu Ende geht und dass wir in eine ganz, ganz andere Art von Gesellschaft kommen, für die wir jetzt die entsprechenden Blaupausen machen. Dass die Digitalisierung nicht quasi ein neoliberaler Trick ist, ja, um mehr Armut zu schaffen und die Reichen unbehelligt zu lassen, sondern dass wir tatsächlich einen massiven strukturellen Umbruch haben, dessen Ausmaß wir im Augenblick immer noch nicht in seiner gesamten Großartigkeit und Großartigkeit im Guten wie im Bösen erfassen können. Also ich will vielleicht noch mal erläutern, warum ich die Digitalisierung für ein neoliberales Narrativ halte. Ich habe ja noch andere Argumente dafür. Wenn man sich mal anguckt, diese Angst, dass die Hälfte der jetzt Beschäftigten ihren Job oder ihre Arbeitsstelle verlieren. Wenn man sich mal anguckt, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt gegenwärtig. Also nicht, dass ich den schönreden will. Aber wir haben fast 45 Millionen Erwerbstätige und wir haben fast 34 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das sind nicht immer gute Jobs, gar keine Frage. Das ist Zwangsteilzeit, das ist vieles Leiharbeit, das sind zum Teil prekäre Beschäftigungsverhältnisse auch dabei, zumindest atypische, aber wir haben ein trotzdem steigendes Arbeitsvolumen. So, und wenn die Digitalisierung diesen Effekt haben sollte, müsste man davon ja schon etwas wenigstens merken. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und ein zweiter Punkt, wenn solche Erfindungen, solche technologischen Umbrüche oder Revolutionen stattgefunden haben, dann ist immer die Arbeitsproduktivität gestiegen. Gegenwärtig ist eher das Gegenteil der Fall. Und auch das deutet darauf hin, dass eben nicht das eintritt, was sonst eingetreten wäre, nämlich, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert würden. Das ist nicht der Fall. Die Arbeitsproduktivität steigt kaum im Unterschied zu den 60er und 70er Jahren, wo sozusagen das noch der Fall war. Das deutet alles darauf hin, dass dieser große Umbruch, den ich ja nicht leugne, dass der aber nicht diese Folgen haben wird, die den Leuten jetzt gewissermaßen erzählt werden, damit man sie zwingt, bestimmte prekäre Beschäftigungsverhältnisse, schlechte Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, Crowdworking und anderes mehr, oder aber ein bedingungsloses Grundeinkommen zu akzeptieren. Ich bin der festen Überzeugung, die Digitalisierung wird zu ganz anderen Folgen führen, als die, die in der Öffentlichkeit immer debattiert werden und die auch jetzt von Ihnen eben so stark in den Vordergrund gerückt werden. Man muss die Kirche im Dorf lassen und sollte gucken, wohin sich unsere Gesellschaft, Wissenschaft und Technik entwickeln, und sollte dann darauf reagieren, gewissermaßen mehr auf Sicht fahren, als jetzt die Pferde scheu zu machen und zu so dramatischen Bildern zu greifen. Zunächst mal möchte ich sagen, mein Ziel ist überhaupt nicht, den Menschen Angst zu machen, sondern aus einer linken Perspektive heraus den Menschen Mut zu machen, dass die Arbeitsgesellschaft der Zukunft besser sein wird als die der Gegenwart. Und kaum jemand in Deutschland weiß besser, wie schlecht die Arbeitssituation der Gegenwart in vielen Berufen ist, als es heute der Fall ist, als Sie. Und ich möchte auf Folgendes hinaus. Seit der ersten industriellen Revolution hat der Arbeiter im Durchschnitt 82 Stunden gearbeitet. Also das sind jetzt die Zahlen aus England zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 82 Stunden gearbeitet und er hat einen so minimalen Lohn davon gekriegt, dass er so eben irgendwie existieren kann. Im Grunde genommen war das sich zu Tode arbeiten. Und in der ersten industriellen Revolution ist die durchschnittliche Lebenserwartung in England von 35 Jahren noch auf 31 Jahre gesunken. Durch die anderen industriellen Revolutionen oder Evolutionen, die sich seitdem ereignet haben, und durch natürlich auch dadurch, dass die Arbeiterbewegung entstand, dass die Gewerkschaften bestand, dass ein gesellschaftlicher Diskurs entstand und so weiter, sind wir dazu gekommen, dass wir heute sehr, sehr viel weniger arbeiten als früher. Das heißt also, die Arbeitsgeschichte seit der ersten industriellen Revolution, nicht linear, erkämpft. Aber diese Geschichte ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und warum sollte sich diese Erfolgsgeschichte nicht fortsetzen? Ist das nicht großartig, wenn in Zukunft solche langweiligen Arbeiten wie am Finanzamt zu arbeiten oder Busse zu fahren oder als Steuerberater tätig zu sein, nichts gegen die hier anwesenden Steuerberater und so weiter, irgendwann ersetzt werden und Menschen ihre Kapazitäten einsetzen können, um Dinge zu machen, die sinnvoller und glücksfördernder sind. Das ist das große Versprechen, warum ich die Digitalisierung interessant finde. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir haben eine positive Entwicklung, die dazu führt, dass die Leute irgendwann vielleicht im Schnitt nur noch 20 Stunden in der Woche arbeiten, in den Berufen, wo das geht, und manche Leute gar nicht mehr gezwungen sind, unmittelbar für Geld zu arbeiten und sich überlegen können, was sie wirklich machen wollen, dann ist das doch für einen Linken ein alter Menschheitstraum wird wahr. Die Frühsozialisten haben gesagt, die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen. Diese Vorstellung von dämlicher Arbeit befreit zu werden, das ist sozusagen für den Linken die nächste Etappe in der Evolution der Menschheit. Also müssen wir doch alles dafür tun, aus der jetzigen Arbeits- und Leistungsgesellschaft rauszukommen, hin zu einer solchen Gesellschaft, zu der uns die Maschinen ein solches Leben ermöglichen. Meint der Philosoph Richard David Precht in der Diskussion mit Christoph Butterwegge um das bedingungslose Grundeinkommen. Den zweiten Auszug, den wir jetzt gleich hören werden, habe ich auf der Philkolon mit der Frage eröffnet: Wie stellen Sie sich denn dieses Grundeinkommen, das Sie da einführen wollen, genau vor, Herr Precht? Mein Argument ist, dass durch die aus meiner Sicht sehr wahrscheinliche große Arbeitslosigkeit, die ich nicht als Drohszenario sehe, sondern als Veränderungsszenario der Gesellschaft, Umänderung unseres Verhältnisses, das wir zur Arbeit haben und so weiter, das hat sehr, sehr viele philosophische Implikationen, dass ich nicht einfach nur Panik mache. Ja, meines Erachtens gehen wir da ein regelrechtes neues Arbeitszeitalter ein, auch in ein anderes Ethos, was dann kommt. Also brauchen wir ein Grundeinkommen von etwa, das ist eine Zahl, da kann man drüber diskutieren, 1.500 Euro. Jeder kriegt diese 1.500 Euro und jetzt das für mich unglaublich Wichtige. Alles, was er daraufhin verdient, kann er behalten. Das ist der ganz große Unterschied zu den jetzigen Arbeitslosengeldbestimmungen zum Hartz-Satz, wo man einen erheblichen Teil dessen, was man aufstockt, wieder abdrücken muss. Dadurch wird natürlich die Arbeitsmotivation der Bevölkerung enorm erhöht. Das ist auch für die Produktivität wunderbar, das ist für die Entfaltung von Kreativität wunderbar und so weiter. Was wir dann vielleicht in einer späteren Runde diskutieren sollten, ist die Finanzierung. Aber jetzt geht es erstmal darum, was ich mir wünsche. Also 1.500 Euro für jeden, die jeder bekommt, die Krankenschwester bekommt, 1.500 Euro. Dann arbeitet sie, wenn sie zwei Kinder hat. Ich nehme die Krankenschwester gerne. Die Sozialdemokraten machen seit 30 Jahren, machen die Wahlkampf mit der Krankenschwester, die zwei Kinder hat, alleinerziehend ist, ihre Miete nicht mehr richtig zahlen kann, keine Zeit für die Kinder hat. Und was machen die Sozialdemokraten seit 30 Jahren? Sie ändern nichts daran. So. Und ich denke, wenn die ein Grundeinkommen von 1.000... ein Grundeinkommen von 1.500 Euro hat und dann vielleicht als Krankenschwester nur noch 20 Stunden arbeitet und auch etwas weniger Geld kriegt, hat sie immer noch mehr, als sie jetzt verdient und gleichzeitig mehr Zeit für ihre Kinder. Und wenn wir tatsächlich in eine Gesellschaft kommen, wo Leute keine Scheißarbeit mehr annehmen müssen, weil sie Angst haben, sonst nicht über die Runden zu kommen, dann ist das sozusagen, mein linkes Herz geht da dermaßen auf. Und wenn ich denke, hey, yes, we can, wir haben die materiellen Grundlagen, wir haben eine solche Veränderung in der Ökonomie, dann können wir zu diesem Ziel kommen, zumal ich glaube, anders als Sie, dass der alte Sozialstaat im Zuge der Veränderung der Digitalisierung angesichts all der Leute, die ihre Arbeit verlieren werden, ohnehin nicht mehr finanzierbar ist. Herr Butterwege, 1.500 für alle. Also zu der... Warum halten Sie das für eine schlechte Idee? Zu der letzten Bemerkung würde ich sagen, also wenn dieses Grundeinkommen finanzierbar ist, dann ist der alte Sozialstaat, wie Sie ihn bezeichnen, allemal finanzierbar. Es tut mir leid, es wird jetzt etwas länger, weil es gibt so viele Argumente. Ich fange mal damit an, dass so ein Grundeinkommen natürlich weder sozial noch gerecht ist. Also damit es gerecht wäre, müsste es zum Beispiel Bedarfsgerechtigkeit herstellen. Das tut es nicht. Bedarfsgerechtigkeit, es ist eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip. Über jedem Wert, normalerweise sind es 1.000 Euro. Richard David Precht ist viel großzügiger und sagt 1.500 Euro. Aber wie mit einer Gießkanne werden die ausgeschüttet. Das ist doch keine Gerechtigkeit. Sondern Gerechtigkeit ist doch nicht, wenn jemand, der in einer Landkommune in Mecklenburg-Vorpommern wohnt und überhaupt gar keine Mietkosten so gut wie keiner hat, dasselbe bekommt wie derjenige, der in München sich keine Wohnung leisten kann, weil die viel zu teuer ist. Es ist auch nicht gerecht, dass jemand 1.000 oder 1.500 Euro kriegt, der meinetwegen ein Professoreneinkommen hat wie ich. Ein Blinder, der kommt mit 1.000 oder 1.500 Euro überhaupt nicht über die Runde. Also ein Schwerstbehinderter, der braucht doch viel mehr. Also über jedem dieselbe Summe auszuteilen, ist absolut nicht vereinbar mit dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. Ich könnte jetzt übrigens auch auf Aristoteles kommen. Also seit der griechischen Philosophie lassen Sie uns mal ganz kurz einhaken. Jetzt Gleiches muss gleich Punkte. Und Ungleiches muss ungleich. Genau, also der Punkt ist und jetzt... Das Grundeinkommen also behandelt alle gleich und tut so, als gäbe es Gleichheit, die wir aber erst herstellen müssen. Ich möchte sozusagen jetzt die Stimmung, in die Sie sich geredet haben, ungern trüben. Sie haben eine regelrecht holzhackerische Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist. Als ob Sie das so genau wüssten. Also aus philosophischer Perspektive ist Gerechtigkeit ein Fass ohne Boden. Also ich kann eine sozialistische Vorstellung von Gerechtigkeit entwickeln, da ist es gerecht, ist, wenn jeder das Gleiche kriegt. Ich kann ein bedarfsgerechtes Szenario entwickeln, wie Sie das gemacht haben. Ich kann einen liberalen Begriff von Gerechtigkeit machen und sagen, Gerechtigkeit ist, wenn jeder die gleiche Chance kriegt und was er daraus macht, ist seine Sache. Es gibt nicht den Begriff der Gerechtigkeit. Deswegen wollte ich zu den anderen jetzt kommen. Das hat Martin Schulz jetzt merken müssen, wenn man als Wahlkampfthema Gerechtigkeit macht. Das ist ein ziemlich großes Problem, weil Gerechtigkeit führt sehr schnell zur Selbstgerechtigkeit eines jeden Einzelnen. Also jeder hat ein Empfinden dafür, das finde ich gerecht, das finde ich weniger gerecht. Manche Leute finden das gerecht, wenn alle das Gleiche kriegen würden. Manche Leute fänden ein bedingungsloses Höchsteinkommen gerecht. Warum muss denn jemand mehr als 10.000 Euro haben? Lass doch jeden sozusagen weniger kriegen, dann ist auch genug da. Also es gibt lauter verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen. Und deswegen kann man beim Grundeinkommen mit dem Begriff der Gerechtigkeit relativ schwierig argumentieren, weil jemand sagt, ich habe einen anderen Gerechtigkeitsbegriff. Natürlich gibt es ganz viele Gerechtigkeitsbegriffe. Aber die Bindestrichgerechtigkeiten, die in der aktuellen Diskussion dominant sind, sind Bedarfsgerechtigkeit, gut, die wird schon als altmodisch verabscheut, aber die Leistungsgerechtigkeit ist total in. So, und das Grundeinkommen fragt nicht, was hast du geleistet, sondern es gibt jedem 1.000 oder 1.500 übrigens nicht, damit sie denken, das ist die Grundeinkommensposition, die jetzt in der Diskussion ist von Richard David Precht, sondern 800 Euro sind in der Diskussion häufiger genannt als seine 1.500. So, aber leistungsgerecht ist es in keinem Fall, weil es fragt nämlich nicht danach, was jemand leistet. Und das Dritte, was mir die wichtigste Gerechtigkeit neben der Bedarfsgerechtigkeit ist, ist die Verteilungsgerechtigkeit. Und da ist ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt nicht geeignet. Weder ändert es etwas an der Armut, noch ändert es etwas am Reichtum und an der sozialen Ungleichheit. Weil wenn es jeder bekommt, verändert sich dadurch nichts, verstehen Sie? Und deswegen ist es so verheerend, diese Diskussion zu führen über das bedingungslose Grundeinkommen und so zu tun, als würde die uns weiterbringen. Wie kann man als Linker der großen Märchengeschichte der Leistungsgerechtigkeit eigentlich auf den Leim gehen? Das ist nicht meine Vorstellung. Ich meine, also, wir leben doch nicht in einer leistungsgerechten Gesellschaft. Was ist die Leistung eines Bundesligaspielers? Was ist die Leistung eines CEOs eines großen Unternehmens? Was ist die Leistung eines Menschen, der nie arbeitet, aber Milliarden geerbt hat? Wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft. Sind wir doch völlig einer Meinung. Auch ich bin der Meinung, dass nicht der Bankdirektor oder der Topmanager Leistung erbringt, sondern die Erzieherin, der Altenpfleger, die Krankenschwester. Meine Vorstellung ist nicht Leistungsgerechtigkeit. Aber ich habe sie als die drei Positionen beschrieben, die dominant sind. Nein, in der Gerechtigkeitsdiskussion. Sie haben sie ins Feld geführt gegen das Grundeinkommen, weil Sie gesagt haben, das Grundeinkommen widerspricht dem Prinzip der Leistungsgesellschaft. Keinem dieser Gerechtigkeitsbegriffe wird es gerecht. Und das ist das Problem des Grundeinkommens. Ja, aber Sie sollten keinen Maßstab anlegen, den Sie ablehnen. Herr Precht, aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, der da dranhängt. Die meisten Modelle, Herr Butterwege, es gibt da doch noch einen interessanten Punkt, der sozusagen mit dieser Leistungsgerechtigkeit zu tun hat, aber ganz anders funktioniert. Und zwar, wenn wir Lohn bekommen für unsere Arbeit, dann werden wir ja nicht nur für unsere Arbeit entlohnt, sondern gleichzeitig kriegen wir darüber, über diese monetäre Zuwendung sozusagen, auch ein Stück soziale Anerkennung. Und was ist jetzt mit dem Grundeinkommen und der sozialen Anerkennung? Wenn ich Geld bekomme, ohne Gegenleistung. Ich muss nichts beitragen zu dieser Gesellschaft, sondern ich bekomme einfach Geld, ohne irgendetwas gemacht zu haben, ja, für diese Gesellschaft. Bin ich dann nicht gleichzeitig auch, oder laufe ich Gefahr zumindest, abgeschnitten zu werden von einem ganz wichtigen Gut, nämlich sozialer Teilhabe, sozialer Anerkennung durch Arbeit? Also sollte das so sein, werden alle Menschen, die ihr Geld durch Erbschaften bekommen, sozial abgehängt sein und einen Mangel an Anerkennung haben. Wir müssen sehr genau überlegen, was wir hier mit Arbeit überhaupt meinen. Ein sehr großer Teil der Menschen, die in Deutschland arbeiten, bekommen für die Arbeit, wie sie tun, nie eine Anerkennung, die man mit Sinnstiftung oder mit Glückserfüllung ansatzweise gleichsetzen kann. Dass wir solche Flausen im Kopf haben, die ich gut finde, aber nur mal in der Geschichte der Menschheit sind das Flausen, dass die Arbeit, die man tut, flächendeckend für alle Menschen glückserfüllend und sinnstiftend sein soll und nicht nur für ein paar Künstler und ein paar Leute, die irgendwelche ganz tollen Professorenjobs haben. Das ist ein ganz, ganz, ganz neuer Anspruch in der Geschichte der Menschheit. Aber das ist nicht Anthropologie, was wir hier betreiben, sondern wir projizieren in eine Erwerbsarbeitsgesellschaft, in der Arbeit normalerweise erst als Bauer, dann als Fabrikarbeiter, als kleiner Handwerker harte, miese Arbeit war, die man machen musste, projizieren wir jetzt ein unglaubliches Maß an Erfüllung hinein. Wenn es so ist, dass vor allen Dingen die Arbeit sinnstiftend ist, dann müssten all die reichen Frauen hier in Bayenthal und Marienburg und so weiter, die nicht arbeiten, von morgens bis abends ein Sinnstiftungsproblem haben. Und ich bin nicht so sicher, dass das wirklich so ist. Noch ein Satz dazu. In der überwiegenden Teil der Geschichte wurde der Zustand, keiner Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen, als der privilegiertestmögliche Zustand beschrieben. Bei den alten Griechen war das so, ja, der freie griechische Mann, der die Demokratie erfand, hat nicht gearbeitet. Gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven und die Ausländer. Und die Frauen und Sklaven und Ausländer der Zukunft werden vermehrt die Roboter und die Computer sein. Es ist doch nicht das Normalste von der Welt, dass ich Glück und Sinnbedürfnis an Erwerbsarbeit koppeln muss, sondern das ist eine völlig neue Entwicklung. Und die geht jetzt in Zukunft zu Ende. Das heißt nicht, dass es nicht auch in Zukunft Menschen gibt, die etwas tun, wofür sie Geld kriegen, worin sie Sinn sehen. Natürlich. Meine Hoffnung ist, dass mehr und mehr Menschen in die Lage versetzt sind, das zu tun, worin sie Sinn sehen und was sie gerne machen und was sie freiwillig machen. Und dass wir jetzt nicht einen Kübel von Romantik über die jetzige Arbeitswelt ausgießen, bei denen sie ja sonst niemals ausschießen würden. Ich habe das nie getan, offen gestanden. Ich wundere mich nur, dass Sie den Kommunismus im Kapitalismus einführen wollen. Also bevor nicht die entsprechenden Produktionsverhältnisse, über die Sie übrigens nie leider schreiben, sondern immer nur über die Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsmittel. Marx hat eben alles drei in den Blick genommen und hat auch die Macht- und Herrschaftsverhältnisse des Kapitalismus mit berücksichtigt. Den Traum zu haben eines Grundeinkommens und den Kommunismus im Kapitalismus verwirklichen zu können, diesen Traum kann man ja haben, besonders als Philosoph. Nur ich vermag nicht einzusehen, wo der Realitätsgehalt ist. Also ich habe nie Lohnarbeit, die entfremdet ist, die Ausbeutung darstellt, wie Marx das auch analysiert hat, vergöttert oder glorifiziert oder für sinnstiftend gehalten. Ich kann mir auch eine Gesellschaft vorstellen, die keine Lohnarbeit mehr hat. Nur das ist nicht eine Gesellschaft, die uns in den nächsten 10 oder 15 Jahren bevorsteht. Das ist eine Gesellschaft, Marx nannte die Kommunismus, klassenlos, ohne Geldwirtschaft. Eine Gesellschaft übrigens, die auch Thomas Morus in der Utopia 1516, der hat das erste Mal über ein allerdings nicht bedingungsloses Grundeinkommen damals geschrieben, auf einer fernen Insel Utopia. Aber das war eine Gesellschaft, die er da beschrieben hat, beziehungsweise ein Seemann, den hat er da berichten lassen über diese ferne Insel. Das war eine Gesellschaft ohne Privateigentum. Das war eine Gesellschaft, wo nicht wenigen die Roboter, die Computer, die Automaten gehören. Und ich finde eben, wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn sich die Gesellschaft so entwickelt, wenn also die Roboter und die Computer die Arbeit tun und die Werte schaffen, dann stellt sich nicht die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, sondern die Frage, warum gehören denn eigentlich die Roboter nicht uns allen? Also dann stellt sich die Frage nach Sozialisierung, nach Überwindung des Kapitalismus, nach Verstaatlichung oder Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Aber diese Frage wird natürlich im Gegenteil, sie wird vernebelt durch diese Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das ist einer der vielen Gründe, aus denen ich es ablehne. Hält Christoph Butterwegge dem Grundeinkommensbefürworter Richard David Precht entgegen. Wir hören hier im Philosophiemagazin Sein und Streit jetzt gleich noch einen dritten und letzten Auszug aus der Phil Cologne-Kontroverse um das bedingungslose Grundeinkommen. Und am Anfang dieses Sinnabschnitts steht meine Frage, wie, Herr Precht, lässt sich denn das von Ihnen vorgeschlagene Grundeinkommen von 1.500 Euro für jede erwachsene Person überhaupt finanzieren? Also das neoliberale Grundeinkommen soll finanziert werden durch eine negative Einkommenssteuer. Das macht aus meiner Sicht im Zuge dessen, was ich vorhin beschrieben habe, keinen Sinn, weil die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen geringer werden wird in Relation zu jetzt. Also können die weniger, die in Zukunft arbeiten, die mehr, die in Zukunft nicht mehr Erwerbsarbeit nachgehen, nicht finanzieren. Damit ist das noch nie getan. Ja, indirekt getan. Das Zweite ist, die beliebteste Idee der linken Träumer ist die Maschinensteuer. Die dann sagen, ist ja eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich vorher Sozialabgaben zahlen musste, muss ich jetzt meinen Roboter für den Abgaben machen. Der Roboter hat ja einen riesen Vorteil, der arbeitet Tag und Nacht, der hat kein Urlaubsgeld. Alles das, was die Sozialdemokraten in den letzten 50 Jahren in Deutschland an Arbeitnehmerrechten und so weiter gemacht haben, das braucht man ja alles nicht mehr. Jetzt habe ich einfach den Roboter, der braucht keine Arbeitnehmerrechte, der kostet relativ wenig im Vergleich zum Arbeiter. So, und der muss jetzt besteuert werden. Das geht nicht. Weil das ginge nur, wenn es die ganze Welt macht. Und wir sind uns einig, die Chinesen werden es nicht machen und wird genug Länder geben, die es nicht tun. Also wird es über die Maschinensteuer nicht funktionieren. Deswegen das von mir bevorzugte Modell lehnt sich an das, was Oswald Sick, einer der Väter des Grundeinkommens in der Schweiz, ausgerechnet hat. Der war Sprecher der Schweizer Regierung, hatte einen hohen Posten im Finanzministerium. Und der hat mal ausgerechnet, wie hoch müsste eine Steuer sein auf jede Finanztransaktion, die in der Schweiz getätigt wird, um ein Grundeinkommen von 2.500 Franken für jeden Schweizer zu finanzieren? Und das Ergebnis ist 0,05%. Also wenn Sie zum Geldautomaten gehen, 0,05%, ja, geht dann an den Staat und dafür können wir den gesamten Sozialstaat finanzieren. Das geht in der Schweiz zu diesen Zahlen, das geht in Deutschland zu diesen Zahlen nicht. Richtig ist aber, dass das ganze Geld, was wir im Bundeshaushalt haben, verglichen mit dem ganzen Geld, was an deutschem Geld um den Erdballen kreist und in unglaublich schnellen Hochfrequenztransaktionen hin und her bewegt und manövriert wird und so weiter, ein Fliegenschiss ist. Und wenn wir da rankommen, indem wir eine Steuer von, das muss man ausrechnen, ist schwer auszurechnen, 0,3, 0,4 oder 0,5%, irgendwas in dieser Größenordnung machen. Ich kann die exakte Zahl nicht sagen. Ich kann das sowieso nicht ausrechnen. Ich kenne auch keinen, der das ausrechnen kann, weil natürlich eine bestimmte Form von Finanztransaktionen nicht mehr stattfindet. Zum Beispiel macht keiner mehr Devisenspekulationen, wenn er 0,4% davon abdrücken muss, wenn er 0,05% Gewinne damit macht. Also insgesamt wird der Finanzmarkt stabilisiert. Ja, das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Dann wird Spekulation weniger interessant. Es wird also sehr viel spannender, in die Realwirtschaft zu investieren, weil man bestimmte Spekulationsgeschäfte nicht mehr machen kann. Ebenfalls sehr, sehr, sehr gut für dieses Land. Und als Drittes wird von dem ganzen restlichen Geld, was da bewegt wird, ein Teil des Sozialstaates mitfinanziert. Das ist die Idee. Also jetzt muss ich auch ein bisschen ausholen. Ja, bitte. In der EU wird seit 10 Jahren über diese Finanztransaktionssteuer diskutiert. Das belgische Parlament hat sie beschlossen vor vielen, vielen Jahren. Das französische Parlament hat sie beschlossen. Nur die Bundesrepublik, die hat sich verweigert. Das zeigt doch, dass ihr Vorschlag für eine Finanzierung, der egal ob jetzt 900, 600 Milliarden oder 1,5 Billionen, wenn man den Kindern auch was gibt, dass die völlig unrealistisch sind, weil die Finanztransaktionssteuer ein Instrument ist, das übrigens auch niemanden dann was abverlangt, der keine Finanztransaktionen im Inland tätigt. Und es kann doch nicht sein, dass Spekulanten irgendwo auf der Welt ihre Milliarden kreisen lassen, die besteuern sie nicht. Und das Grundeinkommen finanzieren andere, so wie bei Götz Werner, da finanzieren es die Armen, weil er die Mehrwertsteuer auf 50% erhöhen will. Und wenn die Armen in den Laden gehen, zahlen sie diese hohe Mehrwertsteuer und finanzieren ihr Grundeinkommen selbst. Also Sie haben ja recht, es gibt ganz viele Modelle und ich beschäftige mich nur am Rande, Herr Precht, mit Ihrem, weil ich es für völlig unrealistisch und wenn man die politischen und parlamentarischen Kräfteverhältnisse einbezieht, wird eben niemals Ihr Konzept zum Tragen kommen. Selbst wenn ich es befürworten würde und sagen würde, ja, das ist mir aber sympathisch, erst recht über eine Finanztransaktionssteuer, sondern es würde ein anderes Modell realisiert, zum Beispiel von Thomas Strauper, ein neoliberales Konzept, der sagt, wenn man das Grundeinkommen einführt, dann passiert erstmal Folgendes. Sämtliche Sozialleistungen, die es jetzt gibt, werden gestrichen. Die Sozialversicherungen fallen weg, die steuerfinanzierten Sozialleistungen fallen weg. Es fällt aber auch weg der Kündigungsschutz, es fällt weg der Mindestlohn, es fällen weg die Tarifverträge. In Klammern das, was den Arbeitslosen vielleicht jetzt als Schlaraffenland erscheint, nämlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, wird ein Paradies der Unternehmer sein. Und das ist natürlich sehr viel realistischer, dieses Modell, was da entwickelt wird, als Ihres. Und ich gucke nicht nur auf Ihr Modell, sondern ich gucke auf diese Diskussion und ich sehe, da wird der Sozialstaat zerstört. Was Neoliberale immer schon wollten, mit dem Grundeinkommen gewinnen sie sogar noch so sympathische Menschen wie Richard David Precht für diese Idee, die dann aber in der Realität anders umgesetzt wird. Der Tanz ums goldene Kalb findet um das Wort Grundeinkommen statt. Unter Grundeinkommen kann ich neoliberalen Kahlschlag verstehen oder kann ich Implementierung von mehr Sozialismus im Kapitalismus verstehen. Und ich nehme Sie völlig ernst bei allem, was Sie gesagt haben. Und die spannende Frage, und da sollten wir Seite an Seite stehen und nicht gegeneinander stehen, ist die Frage, wie werden die Machtverhältnisse denn sein? Ich bin ziemlich sicher, wir werden den übernächsten Wahlkampf dadurch führen, dass jede Partei sein Modell oder ihr Modell eines bedingungslosen Grundeinkommens bringt. Und dass der FDP wird anders aussehen als das der Linkspartei. Und dann wird es darum gehen, dass in dem Interesse, dass man früher darin hatte, die Arbeiter besser zu bezahlen, weil es insgesamt besser für die Volkswirtschaft ist, das zu tun, genauso ein höheres Grundeinkommen auszahlen und dass wir den Sozialstaat nicht restlos ruinieren, nur weil wir ein Grundeinkommen auszahlen. Und was ich Ihnen empfehle, ist, nicht ein System zu verteidigen, was Sie zwar für finanzierbar halten, aber wo ich Ihnen prognostiziere, dass es nicht erhalten bleibt, sondern mit mir zusammen darüber nachzudenken, wie man das Grundeinkommen so gut machen kann, dass man den zukünftigen Herausforderungen einer völlig veränderten Gesellschaft gewachsen ist. Also ich habe eine ganz andere... Ich habe eine ganz andere Konzeption und werde mit Sicherheit nicht um ein wie auch geartetes Grundeinkommen mit Ihnen da zusammenstreiten, sondern meine Vorstellung ist nicht, den Sozialstaat, den wir haben, zu zerschlagen, sondern ihn weiterzuentwickeln und hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle Gruppen einbeziehen, auch Freiberufler, Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Minister. Die Beitragsbemessungsgrenze aufheben. Mir leuchtet nicht ein, warum man bei 6.500 Euro Monatsverdienst in Westdeutschland und bei 5.800 Euro Monatsverdienst in Ostdeutschland für jeden Euro und jeden Cent, den man darüber verdient, und auch der Arbeitgeber keine Beiträge in die Sozialversicherung zahlen muss. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um den Sozialstaat wieder auf eine feste finanzielle Grundlage zu stellen. Und wenn man das machen würde und übrigens damit auch alle absichern würde, die zum Beispiel keine Beiträge zahlen können, da muss der Staat die Beiträge zahlen. Aber dieses Versicherungsprinzip, weil Sie das so schlecht machen, ist hochmodern, weil Standardlebensrisiken wie Unfall, wie Krankheit, wie Arbeitslosigkeit, wie Pflegebedürftigkeit, abzusichern. Das schafft doch ein Grundeinkommen nicht, sondern nur ein Sozialstaat, der viel differenzierter ist, der übrigens auch nicht nur Geldleistungen enthält, sondern auch Sach- und Dienstleistungen vorhält. So, und der Sozialstaat, wie ich ihn mir vorstelle, der ist eine solidarische Bürgerversicherung, wo alle einbezogen sind, alle Wohnbürgerinnen und Wohnbürger. Und darin eingefügt ist eine Grundsicherung, das ist ein Unterschied, die bedarfsgerecht ist, die armutsfest ist und die repressionsfrei ist im Unterschied zu Hartz IV, also keine Sanktionen kennt. Und dann erreiche ich genau das, ich demütige nicht mehr Hartz IV-Bezieher, die es dann nicht mehr gibt, sondern ich habe einen inklusiven Sozialstaat, der aber ganz differenziert, bedarfsgerecht, je nach der Lebenssituation des betreffenden Menschen, den unterstützt, wenn das nötig ist. Und der den Milliardär überhaupt nicht unterstützt. Und den Richard David Precht, der bestimmt von seinen Tantiemen leben kann. Und den Christoph Butterweger auch nicht. Warum soll das denn nicht zielgenauer sein? Warum soll das denn nicht gerechter sein? Warum soll das denn nicht sozialer sein? Dafür werbe ich. Und dann sollten Sie an meine Seite treten und dafür vielleicht gehen. Meine Herren, wir müssen zum Schluss kommen. Aber wir wollen, obwohl Sie das jetzt schon vorweggenommen haben, ganz am Ende trotzdem noch mal ganz kurz ein wenig Utopie wagen in den Schlussstatements. Oscar Wilde hat mal diesen wunderschönen Satz geschrieben, eine Weltkarte, auf der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, die verdient noch nicht einmal einen flüchtigen Blick, denn ihr fehlt das Land, das die Menschheit seit jeher ansteuert. Unsere Weltkarte heute Abend, die sollte dieses Utopia auf jeden Fall eingezeichnet haben. Sie ist die Utopia noch nicht ganz ausgemalt, deswegen jetzt Ihre zwei Vorstellungen ganz zum Schluss. Herr Butterwege, Sie haben das erste Wort. Da wird es eine Finanzoligarchie geben, wo unvorstellbarer Reichtum sich konzentriert. Da wird es ein digitales Prekariat geben, Crowdworker, die sozusagen jedem Auftrag hinterherhetzen. Und es wird wahrscheinlich auch immer noch eine Mittelschicht geben, die ich versuche zu gewinnen für die Idee eines inklusiven Sozialstaates, weil die Mittelschicht wird stärker unter Druck geraten. Sie droht zerrieben zu werden zwischen oben und unten. Sie kann sich hin zu Rechtspopulisten wenden, wie das jetzt einige unter dieser Existenzangst abzusteigen tun. Rechtspopulisten zu unterstützen, zu wählen, Pegida nachzulaufen und ähnliches mehr, was wir beide natürlich gemeinsam zutiefst verachten. Oder sie kann Solidarität wieder als den entscheidenden Wert in der Gesellschaft anerkennen. Und was geschieht, das hängt wesentlich davon ab, welche Diskurse wir führen, wie wir uns engagieren, ob wir uns auseinanderdividieren lassen oder ob wir nicht letztlich gemeinsam am selben Strang ziehen, diesen Finanzmarktkapitalismus zu überwinden. Solidarität und Umverteilung, das ist die Hoffnung also auf Herrn Butterweges Seite. Herr Precht. In den Werten haben wir keine Differenz. Solidarität und Umverteilung bin ich für. Zivilisation des Finanzmarktkapitalismus habe ich einen konkreten Vorschlag gemacht, den Sie für utopisch halten, und zwar utopisch im negativen Wortsinne, also im Sinne von irrwitzig und irreal. Das Zitat von Oscar Wilde, das Sie gebracht haben, stammt aus der Schrift Der Sozialismus und die Seele des Menschen von 1901. Und in dieser Schrift macht Oscar Wilde ein Szenario, in dem er sagt, die Automation der Maschinen wird die Menschen irgendwann dazu bringen, keine dämliche Arbeit mehr machen zu müssen. Also genau das Gleiche, was ich jetzt gesagt habe. Und ich möchte mich an Oscar Wildes Utopie anschließen. Ich glaube, dass der Sozialstaat, den Sie mit guten Argumenten verteidigen und der einen hohen Wert darstellt, in der bisherigen Form nicht erhalten bleiben wird, selbst wenn Sie wie ein Don Quixote dafür kämpfen. Und zwar einfach, weil durch die Veränderung der ökonomischen Basis, um jetzt mal marxistische Terminologie ins Spiel zu bringen, durch die veränderte Arbeit der Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sich dramatisch verändern werden. Und wir müssen dafür kämpfen, dass die Produktionsverhältnisse sich so verändern, dass möglichst viele Menschen was dafür haben. Kurz gesagt, die Dinge müssen sich massiv verändern, um im Kern die Alten zu bleiben. Wir werden die Alten nicht retten können. Mein Vorschlag des Grundeinkommens, ich habe das ja nicht erfunden, aber die Art und Weise, wie ich diese Idee zusammengestellt habe oder entfaltet habe, ist ein Versuch, das, was Sie am gegenwärtigen Sozialstaat für besonders bewahrenswert halten, unter veränderten Bedingungen in die Zukunft zu tragen, um dann in eine Gesellschaft zu kommen, in der wir tatsächlich deutlich mehr sozialistische Prinzipien im Sinne von Allgemeinwohl, Teilhabe und keine Spaltung der Gesellschaft haben werden. Ich weiß, dass der Weg dazu lang ist und dass der Weg zur Utopie immer mit Irrtümern gepflastert ist. Aber ich glaube, dass wir ein utopisches Bild für eine veränderte Gesellschaft und für eine veränderte Finanzierung unseres Sozialstaates brauchen, weil ich sicher bin, dass der alte nicht erhalten bleibt, egal wie massiv, wie engagiert, wie ehrlich und ehrenhaft Sie dafür kämpfen. Das bedingungslose Grundeinkommen. Für den Philosophen Richard David Precht das Modell, das es uns erlaubt, soziale Freiheiten ins Zeitalter der Digitalisierung hinüberzuretten. Für den Politikwissenschaftler Christoph Butterwege dagegen ein fataler Schritt in Richtung Zweiklassengesellschaft.